Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute zwischen Angst und Beruhigung, Deutschlands Umgang mit der Vogelgrippe. Eine Sendung von Jasper Barenberg und Dieter Nürnberger. Hof Kubitzberg vor den Toren von Kiel. Vorsichtig öffnet Landwirt Jörg Ketelsen die Tür zum Hühnerstall. Eine Herde von 120 weißbraun gefiederten Tieren drängt sich auf engem Raum. Unter normalen Umständen wären sie um diese Zeit am Nachmittag längst von ihren Sitzstangen gehüpft und hinausgelaufen auf die große Wiese. Damit aber ist es vorerst vorbei. Seit vergangenen Samstag bleibt die Stalltür fest verschlossen. Die Eilverordnung aus dem Berliner Ministerium für Verbraucherschutz verbietet Geflügel jeglicher Art vorerst Spaziergänge nach draußen und zwingt auch das Federvieh in Schleswig-Holstein viel enger als gewohnt zusammenzurücken. Jörg Ketelsen zeigt auf eine Henne, die eine Artgenossin pickt, ein Zeichen für Unruhe, die in Aggressivität umschlagen kann. Für mich ist das eigentlich das so, wo ich jetzt am meisten drauf gucke, so, ne? Weil da habe ich doch immer echt die Angst im Nacken mit diesem Kannibalismus, ne? Ist doch eine Sache, die wirklich passieren kann und die dann auch wirklich echt grausam ist, so, ne? Also, wenn man da ab und zu mal so eine so zwischendurch ziemlich laut und spitz schreit, das ist dann, wenn sie vom anderen Huhn eingepickt wird oder so, ne? Und wenn das nachher überhand nimmt, dann kann es auch schon mal gefährlich werden hier. Hühner reagieren sehr empfindlich auf Veränderungen. Um die Herde zu beruhigen und zu verhindern, dass sie sich im Stall gegenseitig auffressen, streuen einige Landwirte Möhrenschnitzel aus. Jörg Ketelsen versucht es mit Weizen. Wenn man da jetzt dieses Getreide in Stroh reinstreut, dann können die Hühner eben scharren, was sie normalerweise ja machen in der Natur, und dadurch sind sie beschäftigt. Also man muss ihnen eben einfach Beschäftigungsangebote geben, ne, damit sie über den Tag kommen. Zur Not aber bleibt immer noch die Möglichkeit, die Herde zu teilen und in zwei Gruppen getrennt voneinander unterzubringen. Platz dafür ist jedenfalls genügend vorhanden. Insofern bereitet die Umsetzung der Stallpflicht Betriebsleiter Christian Oberländer Wille keine allzu großen Schwierigkeiten. Als ökologisch wirtschaftender Betrieb sind wir mit der Stückzahl an Tiere, die wir hier halten, gar nicht so sehr unter Druck. Das heißt, wenn wir jetzt die Auflage haben, die Tiere ab einem bestimmten Tag im Stall halten zu müssen, dann fällt es uns nicht ganz so schwer wie vielleicht anderen Berufskollegen, die deutlich mehr Tiere halten. Das Platzangebot ist zwar nicht super, die Tiere würden sich draußen wohler fühlen, sind sie ja auch gewöhnt, frei zu laufen, aber es ist auch nicht so einengend, dass man Sorge haben müsste. Hof Kubitzberg ist kein klassischer Familienbetrieb, sondern eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. 6 hauptamtliche Angestellte betreuen hier 50 Mitarbeiter, die es sonst schwer hätten auf dem freien Arbeitsmarkt. Zusammen bewirtschaften sie 35 Hektar Land, betreiben Ackerbau und Tierhaltung, verkaufen ihre Produkte auf dem Wochenmarkt und in dem eigenen Hofladen. Ein kleiner Gemischtbetrieb also, seit 16 Jahren von Bioland anerkannt, dem größten ökologischen Anbauverband in Deutschland. Die Stallpflicht ist für Länder nachvollziehbarer, ein notwendiger Schritt. Alternativ, vor allem wenn sie bundesweit sogar arbeitet wird, wenn eine Gefahr auf die Boote zukommt, mit am Fahrrad. Wo sonst die 10 Kühe und ihren Nachwuchs untergebracht sind, haben Jens Ketelsen und seine Mitarbeiter seit dem Wochenende auch die kleine Schar Enten und Gänse einquartiert. Betreten verboten steht in großen roten Buchstaben auf einem Schild an der Stalltür. Auch Jens Ketelsen bleibt deshalb draußen im Wind stehen, öffnet die Tür nur einen Spalt breit. Einen Augenblick lang drängen sich die 75 Gänse verschreckt in einer Ecke des Stalls zusammen. Dann aber beruhigen sie sich wieder, lassen sich auf dem Stroh nieder und schließen die Augen. Doch Ketelsen weiß, dass auch sie sich an die neuen Gegebenheiten erst gewöhnen müssen. Die Kunden halten dem Biobetrieb bislang die Treue. Auch das Qualitätssiegel Bio bleibt von den Maßnahmen unberührt. Gedanken über mögliche wirtschaftliche Folgen macht man sich trotzdem, für den Fall, dass das Hühnervirus die Grenze nach Deutschland überschreiten sollte. Wenn Grippefälle, Virenfälle in unserer Region auftreten und ein gewisser Bereich benannt wird, in dem sämtliches Federvieh zu schlachten ist, wäre das ein Verlust, sicherlich ein marktwirtschaftlicher Verlust für uns. Wir haben auch kalkuliert, wir haben so und so viel Gänse, Enten und Eier, die wir in Geld bewertet zum Jahresende auch erwirtschaftet haben wollen. Und wenn wir das nicht umsetzen können, dann fehlt uns das Geld. In welcher Höhe die für alle Geflügelbetriebe verpflichtende Tierseuchenversicherung mögliche Einbußen ausgleichen würde, das gehört zu den derzeit drängenden, aber noch ungeklärten Fragen. Doch nimmt die Landesregierung in Kiel für sich in Anspruch, das Vorgehen schon seit Wochen und im Einvernehmen mit den Betroffenen abgestimmt zu haben. Christian Seifert vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt. Auch jetzt, als dann die Vogelgrippe bedauerlicherweise uns immer näher rückte, eben bis in den Bereich der Europäischen Union, haben wir diesen Kontakt ständig weiter gehalten. Von daher gibt es da überhaupt keinen Dissens, sondern wir haben uns bemüht, hier die Betroffenen bzw. deren Verbände eben frühzeitig mit ins Boot zu nehmen und gemeinsam mit denen eben die Sachen zu analysieren und dann gemeinsame Handlungsstrategien auch zu entwickeln. Die generelle Handlungsstrategie der Bundesregierung in Berlin heißt risikoorientiertes Reagieren. Der Bund trifft die Maßnahmen, die Länder müssen sie umsetzen. Und solange die Vogelgrippe weit weg war, wurde eine allgemeine bundesweite Aufstallung nicht erwogen, obwohl einzelne Bundesländer diese umsetzten. Die Situation änderte sich am vergangenen Mittwoch mit dem Auftreten der Vogelgrippe südlich von Moskau. Der amtierende Verbraucher- und Agrarminister Jürgen Trittin. Ich werde heute eine Eilverordnung erlassen, die für das gesamte Bundesgebiet die weitestgehende Aufstallung von Geflügeln anordnet. Die Risikoeinschätzung für das hochpathogene Virus vom Typ H5N1 gebietet es, die gesamte Bundesrepublik als Risikogebiet bis zum Ende des Vogelzuges auszuweisen. Der gefährliche Virus H5N1 kommt somit näher, die Reaktion wird drastischer. Die Stallpflicht gilt seit vergangenem Sonnabend und sie beendet ein uneinheitliches Vorgehen zwischen Bund und Ländern. Noch bevor der Vogelzug vom Osten richtig in Gang kam, forderte der Deutsche Bauernverband eine bundesweite Aufstallung. Zum Ärger von Trittin und auch der Biobauern. Nun ist Helmut Born, der Generalsekretär des Bauernverbandes, zufrieden. Ach, ich will jetzt da keine Vergangenheitsbewältigung machen. Am Ende waren wir sehr froh, dass dann Bund und Länder sehr schnell gehandelt haben. Wir müssen in Deutschland immer damit leben, dass sehr unterschiedliche Instanzen dort Entscheidungen fällen. Und dann gibt es manchmal abweichende Einzelentscheidungen. Und dass es hier relativ schnell gelungen ist, dann doch in eine bestimmte Richtung zu kommen, dazu hat vielleicht unsere harte Forderung beigetragen. Dass wir da nicht ganz falsch gelegen haben, ja leider, das haben die letzten Tage dann unterstrichen. Die großen Betriebe der deutschen Geflügelwirtschaft halten ihr Federvieh ohnehin in Käfigbatterien. 110 Millionen Hühner, knapp 10 Millionen Puten oder mehr als 2 Millionen Enten. Die Biobranche hat in der Geflügelwirtschaft einen geringen Anteil. 2%, sagt Thomas Dosch von einem der Marktführer Bioland. Auch er akzeptiert nun die allgemeine Stallpflicht, nachdem sich die Gefahrenlage für Deutschland verändert hat. Obwohl viele Experten befürchten, dass gerade die Freiland- oder Ökohaltung besonders unter der Eilverordnung leiden wird. Den wirtschaftlichen Garaus befürchtet Bioland-Chef Thomas Dosch aber nicht. Wir haben jetzt befristete Maßnahmen bis Mitte Dezember, mit denen können wir umgehen. Es ist zudem so, dass die Flügelhaltung sich nicht alleine durch die Freilandhaltungsverfahren unterscheidet. Wir haben einen Staat, heißt also, es gibt, die wir auch den Verbrauchern wollen. Zudem ist der Gesetzgeber, der es erlaubt, dass auch Hühner, die für einen befristeten Zeitraum nicht nach draußen können, weiterhin Bio-Eier legen dürfen und auch diese als Bio-Eier verkauft werden können. Die Strategie der Bundesregierung zur Vermeidung eines Ausbruchs der Vogelgrippe in Deutschland hat zwei Standbeine. Zum einen die allgemeine Stallpflicht, zum anderen eine weitestgehende Kontrolle an den Grenzen, um illegale Importe von infiziertem Geflügel zu verhindern. Die Sorge bei den Verbänden vor einem Ausbruch ist groß. Die Stallpflicht laufe ganz gut, sagt der Bauernverband. Die Sorge gilt deshalb mehr und mehr dem anderen Standbein der Vorsorge, dem Importverbot. Generalsekretär Helmut Born. Was passiert tatsächlich an den Flughäfen, an den Bahnhöfen? Was passiert tatsächlich an einer sehr offenen Ostgrenze, die wir mittlerweile dort haben? Wir sind alle aufgefordert, und da meine ich jetzt wirklich nicht nur die Landwirte, sondern die Verbraucher auch, mitzuhelfen, dass uns da nicht die Infektionsquelle an der Seite erwischt. Die Sorgen der Landwirte sind auch deshalb so groß, weil man Erfahrungen hat. In den Niederlanden brach die Vogelgrippe vor wenigen Jahren aus, ebenso als kleiner Fall in Nordrhein-Westfalen. Es wäre eine Katastrophe, sagt Thomas Dosch vom Biolandverband. Das ist eine existenzbedrohende Situation. Das heißt, dass zum einen natürlich die Tiere notgeschlachtet werden. Da gibt es eine Tierseuchenkasse, die einspringt. Aber das größere Problem ist natürlich auch der Marktverlust. Und man darf nicht vergessen, auch ein Bauer hängt an seinen Tieren. Es ist eine enorme psychische Belastung für die Familie. Ein Ausnahmezustand im wahrsten Sinne des Wortes. Und das dauert seine Zeit, bis man da wieder in Tritt kommt. Es wird der Gegenwert der Tiere ersetzt, aber die ganze Arbeit, die damit verbunden ist, die Herde wieder neu aufzubauen und sich die Märkte gegebenenfalls wieder zurückzuholen, wird nicht ersetzt. Sicherlich, einzelne Betriebe hätten sich zusätzlich gegen einen Verdienstausfall versichert, sagt der Bauernverband. Doch in der deutschen Geflügelwirtschaft gehe es um einen Umsatz von bis zu 5 Milliarden Euro jährlich, zudem um mehr als 100.000 Arbeitsplätze. Es ist einfacher, einen Lottogewinn zu bekommen als Geflügelpest. Ich finde, wir werden da ziemlich verkokst. Jürgen Klingenhoff macht keinen Hehl daraus, dass er derzeit auf Behörden wie Verbände nicht gut zu sprechen ist. Seine Mitgliedschaft im Bauernverband hat er gerade gekündigt. Vor 17 Jahren hat der Landwirt seinen Betrieb in der Nähe von Flensburg auf Geflügelzucht umgestellt. Zunächst probeweise und mit der bescheidenen Zahl von 250 Tieren. Heute vermarktet der 56-Jährige zusammen mit seiner Frau 16.000 Gänse und 35.000 Enten im Jahr, betreibt eine eigene Schlachterei, beschäftigt fast 40 Angestellte. Betriebe in der ganzen Region ziehen sein Federvieh auf. Allein auf seinem eigenen Grünland ziehen zurzeit 4.000 Gänse über die Wiese, geschützt durch einen mannshohen Metallzaun. Wenn die uns vorschlagen, wir sollen das überdachen, wir sollen ein Zelt hinsetzen, wir sollen eine Netze rüberspannen und was war das alles für eine blöden Vorschläge, alles nur Quatsch. Ich weiß gar nicht, was den Leuten da so im Kopf rumgeht. Was erwarten sie von einem Landwirt? Das kriegt ein Architekt ja nicht mal hin und der hat das studiert. Eine Gefährdung durch den Vogelzug kann Klingenhoff nicht erkennen. Die Anordnung der Stallpflicht hält er für unnötig. Stattdessen verlangt er strengere Kontrollen an den Grenzen, um die Bestände in Deutschland vor illegalen Importen zu schützen. Es muss wieder raus aus den Medien. Es ist ja gar nichts da. Aber die schaffen das, den Markt kaputt zu machen. Und wir leben das ganze Jahr von diesem Geschäft. Also Sachlichkeit ist jetzt wirklich gefragt, ne? Und dazu gehört für Klingenhoff auch die Einsicht, dass Gänse nicht in Ställen gehalten werden können. Jedenfalls nicht, wenn die Qualität stimmen soll. Deshalb hat er beantragt, von der Stallpflicht entbunden zu werden und hat eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Das hat ihn selber überrascht. Komischerweise halten wir die Tiere schon so, wie das Ministerium das jetzt verlangt. So halte ich die Tiere schon die letzten 10 Jahre. Wir haben einen hohen Zaun um die Koppel. Wir haben die Futterfläche, haben wir alles überdacht. Die Tiere sollen getrennt von anderen gehalten werden, das ist auch der Fall. Tatsächlich kann von der Stallpflicht abgewichen werden, wenn die Lebensweise der Tiere dies erfordert oder die Gegebenheiten vor Ort keine Aufstallung erlauben. Diese Ausnahmen gestattet das Kieler Landwirtschaftsministerium allerdings nur nach Absprache mit dem örtlichen Amtstierarzt. Auf diesen Punkt legt Christian Seifert großen Wert und nennt auch die Schattenseite dieser Regelung. Dann allerdings im Gegenteil eine geschärfte tierärztliche Überwachung, um eine mögliche Vogelgrippe frühzeitig zu erkennen, auch die geeignet und auch dann für die juristischen Gegenpartie an. Er begibt sich damit Risiko. Denn wo immer ein Befall mit dem Tiervirus festgestellt wird, muss der gesamte Bestand des betroffenen Betriebes umgehend getötet werden. Ein Szenario, das die Geflügelhalter fürchten und dem das Ministerium nach Kräften vorbeugen will. Mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 25.000 Euro sollten die Auflagen missachtet werden und mit einer strikten Überwachung der Stallpflicht. Keine leichte Aufgabe für die Amtstierärzte vor Ort, vor allem wenn es nicht um landwirtschaftliche Betriebe geht, sondern um diejenigen, die sich privat ein paar Hühner hinter dem Haus halten. Darüber ist man sich auch im Ministerium im Klaren. Wir sind hier sehr auf die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen. Und deswegen hier der dringende Appell, weiter so mitzumachen und mitzuziehen, damit wir eben ausschließen können, dass über mögliche Geflügelhaltung dort das Vogelgrippevirus hier eingeschleppt wird. Was wäre wenn? Dafür gibt es Epidemiepläne. Einrichtung eines Sperrbezirks rund um die betroffenen Höfe. Am Ende würden wohl unschöne Bilder stehen. Die Massentötung von Tieren. Der Deutsche Bauernverband will dies vermeiden. Man setzt auf einen Impfstoff für Geflügel. Den gibt es. Nur das bisherige Problem damit ist, dass dann geimpftes Geflügel nicht von infizierten Tieren unterscheidbar ist. Ein neues gentechnisches Verfahren könnte Hilfe bringen. Eine Unterscheidung wäre möglich, sagt Helmut Born vom Bauernverband. Gearbeitet worden an der Entwicklung dieses Impfstoffs ist im Friedrich-Löffler-Institut. Das ist nun eine öffentliche Einrichtung, die stellt selbst Seren nicht her. Die müssen also jetzt aus der Wirtschaft heraus Unternehmen finden, ein solches Gespräch findet statt, um einen solchen Impfstoff dann marktgängig zu machen. Wie lange dauert das? Ein normales Genehmigungsverfahren 3 bis 5 Jahre. Wenn wir massive Ausbrüche haben, könnte man eine Ausnahmegenehmigung in Brüssel beantragen, um einen Feldversuch zu fahren mit einem noch nicht zugelassenen Impfstoff. Wir wollen nicht, dass man wieder Millionen gesunder Tiere tötet, um ein Virus einzudämmen. Hier drängen wir wirklich Bund und Länder mit Macht zu helfen, dass wir wirklich zu einer Impfsituation kommen. Die Vogelgrippe ist eine Tierseuche, doch die Angst haben die Menschen. Vor einer Mutation des Virus H5N1 hin zu einer den Menschen bedrohenden Pandemie. Hier werde derzeit vieles übertrieben, sagen die Experten im Berliner Robert-Koch-Institut. Brunhilde Schweiger ist die Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für Influenza. Ihr Büro liegt im Sicherheitsbereich des Instituts, an der Tür gelbe Aufkleber mit der Aufschrift Infektionsgefahr. Die Leiterin steht vor einer Art Vitrine. Das ist eine sogenannte Sicherheitswerkbank. Unter Sicherheitswerkbank arbeiten wir zum Beispiel alle Patientenproben auf, die wir während der ganzen Influenza-Saison untersuchen, damit keine fremden Keime in die Kulturen kommen und andererseits natürlich auch, damit die Person, die die Arbeit durchführt, sich nicht schon an den Patientenproben infizieren kann. Was wäre wenn? Die Weltgesundheitsorganisation geht von vielleicht 150 Millionen Toten aus, wenn eine neue Pandemie die Welt heimsuchen würde. Doch so weit ist es nicht oder noch nicht. Für diesen humanmedizinischen Notstand gibt es einen nationalen Pandemieplan. Das heißt sicherlich am Anfang noch über seuchenpolitische Maßnahmen, Quarantänemaßnahmen und so versuchen, die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen. Der Einsatz von Medikamenten muss geregelt werden. Wo lagern die? Wer darf die verteilen? Welche Personengruppen sollen die bekommen? Das Gleiche gilt für die Impfstoffe. Dann muss natürlich auch feststehen, wie sieht es mit der Bettenkapazität aus? Welche Krankenhäuser sind besonders dazu geeignet, jetzt in erster Linie erstmal Anlaufpunkt für Pandemiepatienten zu werden? Alle diese Dinge sind natürlich im Voraus zu planen. Und das ist ja Sinn und Zweck des Pandemieplanes. In der Vergangenheit mutierten schon des Öfteren Viren aus dem Tierreich zu auch dem Menschen gefährlichen Erregern. H5N1 hat bislang nur in Asien auch unter Menschen Opfer gefordert. 118 Kranke gab es bislang, 61 sind daran gestorben. Ausnahmefälle, sagt die Expertin. Hygienische Standards spielen da eine Rolle, auch eine ungenügende Seuchenbekämpfung bei befallenen Tieren vor Ort, ebenso eine nicht so gute medizinische Betreuung. In Deutschland sei der Pandemieplan der Bundesregierung noch nicht perfekt. Wir hoffen alle, dass die Pandemie sich noch lange Zeit lassen möge, damit wir uns natürlich noch besser auf die Situation einstimmen können. Schwachstellen im Moment werden sicherlich sein, die Medikamentenbevorratung noch aufzustocken. Und eine andere Schwachstelle ist, dass man natürlich keinen Pandemieimpfstoff hat, wenn man den definitiv kennt. Und ob das jetzige H1N1 ein Pandemievirus entwickeln wird, auch wenn wir sagen. Sehen erteilt das auch Institut Zermage. Aber wir sollten zuerst der Flu, das vierte Grippemittel, müsste privat gehortet werden. Ja, man könne Geflügelfleisch auch weiterhin verzehren, allerdings nur, wenn es vorher bei mindestens 70 Grad gekocht worden ist. Der allgemeine Leitspruch der Experten lautet: Sensibilität bei der Vogelgrippe ja, Panikmache über eine Pandemie nein. Und ein Ausbruch wäre schlimm genug. Für die Landwirte, für die Wirtschaft und für die Tiere. Es gilt das Prinzip Hoffnung,